was connected to your past, the reason I'm there in the first place is because of my past. So that's the connection. And, es wäre ein Fehler, wenn ich nicht auch zu meiner Vergangenheit stünde. Stücke wie Shadow on the Wall sind schließlich der Grund dafür, dass ich auch heute noch hier stehe. Und dafür bin ich dankbar. Um meinen Lebensstil als Künstler zu führen, bin ich auf diese Songs und mein Publikum angewiesen. Man braucht eine gewisse Popularität, um tun zu können, was man tun möchte. And things like this helped the popularity and helped me continue doing what I want to do. Especially Shadow. Und gerade ein Hit wie Shadow on the Wall wurde wohl immer mit dem Namen Roger Chapman. Quite right, really. I mean, the thing is that really it sold because it had Mike's name on. Ja, das mag stimmen, weil ich das Stück gesungen habe. Aber man muss auch klar sagen, dass es sich wegen des Namens Mike Oldfield so gut verkaufte. Ich hatte das Glück, davon profitieren zu können. Auf dem neuen Doppelalbum Hide Go Seek nun befinden sich 28 Chapman-Originale, die zwar nicht komplett neue Kompositionen sind, die aber in dieser Form noch nie veröffentlicht wurden. Nun könnten Kritiker sagen, dass dies der Versuch ist, mit altem Archivmaterial noch einmal abzukassieren. Aber es handelt sich hier keineswegs um minderwertige Songs, die nur für Sammler interessant sind. Nein, ich habe immer schon viele Songs selber geschrieben und sogenannte Demo-Versionen davon aufgenommen. Viele dieser Stücke wurden dann in ganz anderer Form veröffentlicht. Dies hier sind sozusagen die Urversionen, die aber deswegen nicht schlechter sind. Es muss doch ewig lange gedauert haben, diese Titel zu entstauben, durchzuhören und dann auszuwählen. You must have spent, yes. Yeah, weeks really. Yeah. I mean, that's the album title is the Hide Go Seek, you know. I mean, I didn't hide them. You just kind of throw them in corners, you know, all in my own house. Oh ja, das hat Wochen in Anspruch genommen. Überall bei mir zu Hause lagen Kassetten und Bänder herum, und ich habe noch viel mehr Material gefunden als diese 28 Songs. Wir haben sie nur sauber editieren müssen, und die Qualität der Stücke war so gut, dass meine Plattenfirma sie unbedingt herausbringen wollte. But and just pull them all out and listen to them, and I had about 45, and I took them I played them to Hypertension or played some of them. They went, oh, these are really good. We should do something with them, you know. You mentioned that die sind fast ausnahmslos Eigenkompositionen, aber Roger Chapman ist auch als hervorragender Interpret bekannt. Ich denke da an Let's Spend the Night Together von den Stones. Was ist aus künstlerischer Sicht wichtiger? A writer and author of songs. A writer, very much so, yeah. I mean, it's a gift that, you know, things like Joe Cocker and Rod Stewart, they have this gift of picking out wonderful songs that suit them. Ganz klar, ich bin Autor und Sänger. Kollegen wie Rod Stewart oder Joe Cocker haben ein Händchen dafür, die Songs auszuwählen, die sie großartig interpretieren können. Aber ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, eigene Melodien zu schreiben und meinen persönlichen Weg und Stil zu kreieren. Most of my material is written by myself and with some friends here and there. But I mean, obviously, I have to find my own way around them and create my own melodies. There was a time when you. Aber es gab auch eine Zeit, da sich Roger Chapman hinter einem Pseudonym verbarg, ähnlich wie einst Eric Clapton, der bekanntlich Derek von den Dominos war. The Rift Burglars. Well, that's a funny story in itself, is it? We were actually talking about it, and where it all actually got created. The idea was a place called Unkapu in Hamburg, Unkapu Club. You know, we'd go there. This is where we had all the funny, the Affelkorn. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Wir gastierten damals in Hamburg und saßen abends im Musikclub Onkel Pö. Wir wollten eine Platte nur mit Blues- und Rock'n'Roll-Standards einspielen. Das aber sollte nicht als Roger Chapman and the Shortlist geschehen, und so suchten wir nach witzigen Decknamen. Wir tranken eine Menge Apfelkorn an jedem Abend, und ich bestellte diesen süffigen Funny Sideward. Die Bedienung verstand aber Sunny Spider, und damit war mein Pseudonym geboren. From the waitress, and this girl says, oh, Sunny Spider, that's a good name. And I went, oh, what a great name, Sunny Spider. Yeah, I love that. Affelkorn. Gee whiz. Not so funny was. Nicht so lustig war etliche Jahre zuvor der Eklat in den USA gewesen, damals noch mit Family. Die Band, aber auch die Öffentlichkeit hatten ja hohe Erwartungen an die ersten Shows im Fillmore East, als vollkommen unvermittelt der Bassist Rick Gretsch ausstieg und ausgerechnet der mächtige und wichtige Konzertveranstalter Bill Graham nach einem Ausraster von ihnen von einem Mikrofonständer getroffen wurde. Microphone stand that you threw at him. Is that true? We were starting to do very well as a band, Family. And we went to America for the initial American tour, you know, with a lot of promo and hype, as they called it then, around us. And people were expecting really, really good things. Uns war es bis dahin sehr gut gegangen. Wir waren 4 Tage vor diesem ersten Gig nach New York geflogen, um uns zu akklimatisieren. Der Auftritt war ja enorm wichtig für uns. Wir wollten Amerika erobern. Eine Menge Promotion-Arbeit war dem vorausgegangen und viel Geld investiert worden. Da war es eine echte Tragödie, dass unser Bassmann zu diesem Zeitpunkt aussteigen wollte, um sich der Band Blind Faith anzuschließen. Ich war entsprechend frustriert. Zwar glaube ich nicht, Bill Graham mit dem Mikroständer getroffen zu haben, aber er war entsprechend sauer und weil er sehr einflussreich war, bedeutete dies das Ende unserer Karriere in Amerika, noch bevor sie begonnen hatte. In Deutschland dagegen lief es immer sehr gut für die Shortlist. I couldn't agree more. I mean, they don't really accept me in the UK very much at all, you know. But over here they've accepted me and they've also accepted because I'm. Ja, absolut. In England bin ich kaum bekannt. Aber hier scheint man sogar zu akzeptieren, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Damit habe ich es mir vielleicht nicht immer leicht gemacht, aber letztlich muss ich zufrieden sein mit dem, was ich aufnehme. The audiences over here seem to have liked me for that, I hope, because I have to go my own way. But I think that dennoch scheint es zwei Lager zu geben, allein weil Roger Chapmans Stimme einfach polarisiert. Yeah, but yeah, well, I don't mind that. I mean, it's criticism and that's the way it is, you know. Ja, ich weiß, das wird auch der Grund dafür sein, warum ich nie über einen bestimmten Erfolgsgrad hinausgekommen bin. Vielleicht habe ich im Laufe der Zeit auch den einen oder anderen vor den Kopf gestoßen, denn ich kann manchmal halt auch böse sein. I'm not there to please other people anyway. I'm only there to please myself. And I can be a little bit naughty every now and then. Today you've been not naughty and very... Heute aber war es gar nicht böse. Vielen Dank fürs Kommen. Roger Chapman. Thank you for coming. Oh, well, you're welcome. Kiss till it hurts.